Da gab es Kellerbach, Kellerbacher Jugendzentrum. Und es gab für mich aus meiner Perspektive so die Püttlinger Szene. Die Kellerbacher waren für mich gar nicht existent. Ja? Die Püttlinger Szene, das waren also für mich damals, das ich jetzt persönlich wahrgenommen habe. Es gibt ganz andere Szenen, aber sagen wir mal, die Szene, die sich nur so zusammengefügt hat zu dem, was man da kennt später. Da war es nochmal so leid wie Anne Maik, der Franz, ne, der Balu, ich weiß nicht, ob du dich an Balu erinnerst, der Hansi, Balu, sein Bruder. Also mehr so die für mich bekanntere Freak-Szene in Püttlinger. Wir haben damals die Orks gemacht. Wir haben die Orks gemacht, bevor es noch die Drum gab, zum Beispiel. Ne. Zu dem Zeitpunkt hat sich parallel entwickelt, so die Püttlinger Jusos, damals mit Goldi total stark, ne, und, Alban, so die ganzen Leute, der Mann von Orana zum Beispiel, der war damals Alban Jusos. Ne? Der Martin oder der wie? Martin. So, das war so mehr die Szene, die so mehr noch gehört hat zu Establishment. Ne? Und dann sagen wir mal so die Püttlinger Szene von Leid, die, ich erinnere mich ganz am Anfang, war ich 18, 19, als das angefangen hat. Ne? Mhm. Also 76 kann ich jetzt noch zurückholen. Ne? Da gab es die Orks, es gab die Jusos. Die Jusos haben halt gearbeitet, richtig offiziell hoch, mit Konzerten veranstalten, die drum machen und was weiß ich. Ne? Aber in dem Moment, wo der Goldi sagen wir mal so aus Püttlingen raus war und mehr Saarbrücke, Unikult gemacht hat, umso mehr ist das in Püttlingen Jusos, das ist einfach vollkommen auf Teppich weg. Also knallhart, ne? Die haben wieder Gold, wo das Püttlingen raus war. Und da dann wieder ein Augenmerk aufgelegt, das war das in Püttlingen mit Jusos gelaufen. Damals gab es irgendwie ein Treffer, erinnere ich mich dran, zwischen da Drum und ein Orks. Drum hat uns hingeladen gehabt. Wer waren so Drum? Das war damals Alban, Goldi, Martin, so, das sind die Leute, an die ich mich jetzt spontan erinnere. Ja. Da gab es noch auch andere, Heckmann aus Brücken,